Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Ich fand den Knopf nicht auf der Zugtoilette. Den zum Runterspülen. Ich hatte gepinkelt und nichts passierte. Ich fand den Scheißknopf, den Drücker nicht. Ich musste so gehen. Sie sollten mir nicht derartige Sachen erzählen. Ich kenne das alles nicht. Nicht einmal Ihren Namen. Sie sind Briefträger. Sie bringen Post. Sie sind gutmütig. Sie gaben mir ein Glas Wasser. Es ist sehr warm. Wir haben Sommer. Ich habe mich dann verdrückt. Ich dachte immer, die glotzen mich an im Zug. Der hat nicht gespült. Ich bin unschuldig. Ich fand den Spülknopf nicht. Es war keiner da. Es ist ein Brief von meinem Sohn. Was? Der Brief, den Sie mir gebracht haben. Hier, Absender Thomas. So heißt mein Sohn. Soll vorkommen. Ich meine, dass Söhne noch Briefe schreiben. Mein Gott, schon wieder ein Fisch im Arsch. Sehen Sie doch, er schwimmt oben und ist tot. Warum kaufe ich andauernd Guppies und so, damit sie verrecken? Da muss doch etwas mit dem Filter nicht in Ordnung sein. Oder mit dem Futter. Meine Warmwasserfische bekommen nur das allerbeste Futter, das allerfeinste. Mit dem Futter ist nichts. Gerade der mit dem schönsten Schwanz lebt nicht mehr. Der mit dem buntesten und längsten. Oh Gott, jetzt übt er wieder. Im Amazonas haben die viel farblosere und kürzere Schwänze. Vielleicht liegt es an den Schwänzen. Glauben Sie, es liegt an den Schwänzen? Sie meinen, die Guppies sind überzüchtet? Überzüchtet, überdreht, ja, kann sein. So wie es Briefumschläge gibt, die auch vollkommen überdreht sind. Rote, blaue, grüne. Auf das, was innen ist, darauf kommt es doch an. Auf das geschriebene Wort. So, weg damit. Ab in den Blumenpott. Vermutlich schreibt Ihnen der Sohn, dass Sie die toten Fische nicht mehr in einen Blumentopf legen sollen. Mein Sohn hat in Las Palmas auf Gran Canaria einen Segelbootverleih. Die Urlauber machen damit Fahrten zu den Haien, tauchen und so. Streicheln die Haie am Kopf, an den Flossen. Das läuft alles sehr gut. Für meinen Thomas ist so ein Pfiff wie ein toter Guppi im Blumenpott ein Witz. Ja, ein kleiner blöder Witz. Möchten Sie noch ein Mittagessen oder gehen Sie jetzt? Ja. Ich muss weiter. Ich werde jetzt Bach auflegen. Unter der Leitung von Reinhard Göbel. Irgendein Briefträger. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Ich habe ein Einschreiben für Sie. Ja, wo habe ich denn meinen Stift? Hätten Sie vielleicht einen Kuli? Ja, Moment. Hier, unterschreiben. Er scheißt ja. Wieder auf den Rasen. Gleich, Schatz. Warum scheißt er nicht nachts auf den Rasen? Keine Ahnung. Er scheißt immer auf den gleichen Platz. Ja, deswegen das hier. Was ist das? Ein Einschreiben. Bei denen tickt es doch nicht mehr richtig. Warum kann ein Hund nicht auf den Rasen scheißen? Soll er in die Wohnung? Haben Sie einen Hund? Wie? Nein, habe ich nicht. Oh, diese durchgeknallte Trompete. Also, ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir Ihnen auch. Unser Kugelschreiber. Oh, Entschuldigung. Sie wollten stehlen. Nein. Waren Sie schon bei der Frau nebenan? Ja, Sie waren. Ziemlich lange. In der Wohnung. Also innen. Sehr komisch. Aber Conny, das darf er. Ich habe ein Glas Wasser getrunken. Wegen der Wärme. Alle Briefträger trinken, wenn es warm ist, klar. Ja. Also, wenn Sie möchten, geben wir Ihnen auch ein Glas Wasser. Michael, deine Farbe wartet auf dich. Ich weiß. Ich möchte kein Glas Wasser. Malen Sie? Also, ich denke, es ist klar geworden, dass meine Frau schreibt und ich male. An unserem Reden müsste das klar geworden sein. Dann, war's das wohl. Die Grundlage eines Künstlers oder Schreibers ist der Briefträger. Wir lernten schon verschiedene Briefträger kennen. So leiden Briefträger oft unter Fußpilz oder Ohrensausen. Ja, ja. Im vergangenen Jahr zog mich ein der Briefträger in sein Postauto. Du redest Quatsch, Conny. Sie liebt in ihren Romanen, sie fantasiert. Warum trennst du nicht die Wirklichkeit von deinem Schreiben, Liebling? Komme in die Realität, bitte. Ich muss weiter. Conny! Lass mich rufen! Immer dasselbe, wenn sie nicht mehr weiter weiß, dann setzt sie sich an ihre Schreibmaschine und tippt. Bis morgen. Ja. Ja gut, bis morgen. Sie sollten die nächsten in den Blumen drauflegen. Das ist nicht. Da gehen ja die Blumen kaputt. Das sind wir. Oder es ist nur der Fisch kaputt, sondern auch die Blumen kaputt. Wir kämen ja auch nicht auf die Idee, einen Haifisch in den Blumentopf zu legen. Wir kämen sie ja auch nicht auf die Idee. Gibt es den Mond noch? Ja. Gibt es die Sonne noch? Ja. Gibt es die Spatzen noch oder Buchfinken? Ja. Und was ist mit den Flüssen, dem Rhein? Gibt es den Rhein noch? Ja, den Rhein gibt es. Die Sterne, die Luft, den Regen, die Bäume, die Blumen. Ja, alles vorhanden. Setz dich, mein Freund. Ich habe nichts für dich. Weil du nie was für mich hast. Du hast nie Post für mich. Weil dich niemand kennt wahrscheinlich. Ich kenne mich, das genügt. Und, wie geht es so? Gut, sehr gut. Eine Möwe möchte ich nicht in der Wohnung haben. Frech und unverschämt. Muss ich täglich Fisch kaufen oder Brot oder einen Briefträger möchte ich auch nicht bei mir haben, dem sein Gequatsche anhören. Dann sitzt der Mensch da und gähnt und erzählt was von seinen Füßen. Widerwärtiges Gequatsche. Sag mal, jetzt übt es schon wieder. Es übt schon wieder. Es kann doch nicht. Der muss doch schon. Ich meine, der muss alles in Fetzen runterhängen. Keine Rücksicht wird auf einen Kranken genommen. Weder von der Möwe noch von diesem Idioten da oben. Kann er mal die Trompete einstampfen oder was? Auch von dem scheiß Briefträger. Ich hab dir die Zeitung von heute mitgebracht. Gebär. Immer und ewig das Gleiche. Unten, die hat mir etwas zu trinken gegeben. Ein Fisch starb in ihrem Aquarium. Mhm. Unter dir, die haben ein Einschreiben bekommen. Wie schön. Was macht deine Krankheit? Ich dachte, ich habe durch meinen Husten ausdrücklichst kundgetan, was meine Krankheit macht. Sie hustet. Meine Krankheit hustet. Und? Du kannst nicht aufstehen? Du musst im Bett liegen? Du liegst seit 2 Monaten im Bett. Du trägst seit 25 Jahren Briefe herum. Das ist keine Krankheit. Unsere Mutter hatte etwas Großes mit uns vor. Du glaubst? Jedenfalls mit mir. Beide haben dieselbe Mutter. Was denn sonst? Nur Mist steht hier in der Zeitung. Du schleppst mir nur Mistzeitung an, was? Nur Mistzeitung. Du denkst, er liegt im Bett und für den passt eine Mistzeitung. Der kann aufstehen und der hat ja nichts. Dann bringe ich ihm Mistzeitung, damit er sich ärgert und aufsteht. Und sich eine gute und anständige Zeitung holt und kauft. Model aus der Ukraine. 180, 60. Gibt es die verdammt vielen scheiß Autos noch? Ja. Darum stehe ich nicht auf. Ich möchte nicht durch Autos vergiftet werden. Das wissen wir alle, was da rauskommt. Hinten. Unsinn. Hau ab. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Morgen komme ich wieder. Leck mich dann am Arsch. Bis morgen. Gibt es die Entfernung noch? Den Horizont, die Nacht, den Tag, den Sommer? Ey, Postbulle. Ey, du Sauhund. Gibt es den Wind noch? Der Wind, der an den Bäumen rüttelt, die Äste abreißt. Der Ast soll dir auf den Kopf fallen. The answer, my friend. Hör jetzt auf da oben! Ich spring dich um! Ich spring auf, wenn ich nicht so schwach werde! Mach mal Platz. Ist Platz, Alter. Ich hab eine Postkarte für dich. Zeig. Hier, nimm. Die kenne ich nicht. Wen? Geht dir nichts an, Postmann? Lass mich mal vorbei. Gehen Sie doch vorbei. Mach mal Platz, Mensch. Sitz nicht breit auf der Treppe rum. Soll ich über dich hinwegsteigen? Ich sehe nichts Breites. Nick, sehe ich, was dir stört. Was schreibt die? Haben sie dich rausgeschmissen? Mich nicht. Sie? Guten Tag, Herr Günther. Behalten Sie Ihre Post, Ihre ganze Reklame. Sie bringen nur Reklame und Rechnung. Reklame und Rechnung. Ich habe jetzt einen Zettel an meinen Briefkasten an der Tür angebracht. Für Reklame verboten. Merken Sie sich das. Mach mal Platz. Platz. Sitz. Gähn, Alter. Frechheit. Haben Sie was für mich? Post. Was denn sonst? Leider nicht. Leider nicht. Wofür werden Sie bezahlt? Für nichts. Sie bekommen vermutlich auch Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Mensch, Meier, Ihren Job möchte ich haben. Mach die Musik aus, sitz hier nicht rum. Ich muss sowieso weg. Sofort? Es geht um mich. Gelogen, alles gelogen. Uns. Damals, früher, da ging es um uns. Ein schlechtes Zeichen für Deutschland, unser Heimatland. Wenn es die richtige Post ja überhaupt nicht mehr gibt. Die Post war für uns. Jetzt ist die Post für so einen Halbstarken da. Weg da, du musst zum Arzt. Moment, da schlüpft ein Zwerghuhn in meiner Posttasche aus. Wie bitte? Was ist los? Hier, zeigen. Hier, Ei, befruchtet, innen, kleines Huhn, wächst, will raus, pickt. Heute passiert es. Sie sind verrückt. Sie schleppen zwischen den Briefen so Hühnereier mit, die Sie ausbrüten in Ihrer Posttasche? Cool. Aha, der Schnabel ist schon zu sehen. Lieber Herr Günther, es ist nicht verboten, Bruteier zu transportieren. Es ist verrückt. Sie beflecken Briefe und so. Das gehört Ihnen doch alles nicht. Sie sind nur Vermittlerbote. Sie sind wahnsinnig. Ach, halt deine Schnauze, Alter. Es ist ein kleiner Hahn. Macht Kikeriki. Ja, ein kleiner Zwerghahn. Ich habe sämtliche Zwerghühner auf meinen Postgängen auf ihre Zwerghühnerwelt gebracht. Meine Frau dreht sie dann in Zoos an oder Zwerghuhnzüchtern. Wissen Sie, es ist spannend, Zwerghühner zu bekommen. Ich meine, in meiner Tasche, zwischen der Post. Es ist weniger langweilig. Idiot! Schenk mir das Küken. Für was? Für was? Zum Füttern. Was füttern? Von was wird hier geredet? Als wenn ich in meiner Tasche oder in den Händen etwas hätte, was gefüttert werden müsste. Nimm die scheiß Postkarte wieder mit. Annahme verweigert. Gib her. Gib her das Leben. Einberufungsbescheid nach Afghanistan. Ich gehe freiwillig. Wann? In 7 oder 8 Jahren. So lange dauert das dann noch. Zieh lieber das Huhn groß. Ja, mit dem Haus, wa? Wo ist egal, in der Wohnung, Treppenhaus, wo ist egal. Halt! Stehen bleiben! Sie sind der geschwätzigste Briefträger Deutschlands. Und der langsamste, ist ja klar, weil Sie mehr reden als Briefe einwerfen in die Postkästen. Sowas, was Sie veranstalten, gibt es wenig. Hör auch was? Ich trinke morgens kein Bier. Die quatschen morgens, wa, den ganzen Tag. Die fühlen sich als so eine Art Sozialfritze, wa? Der gelbe Helfer von der Post, wa? Schon mal eine nette, weibliche, frisch verstorbene Tote gesehen? Wieso? Ist jemand tot? Soll er vorkommen. Werden und vergehen, wie du und ich. Unheimlich. Man nennt es fortgegangen. Halt! Ich habe für sie nichts. Immer handelt es sich um kein Atmen mehr. Und wenn man sie piekt, dann merken die nix los. Na komm, gucken. Ihre Frau? Aber ich redete doch gestern noch mit ihr. Alle durch, im ganzen Haus. Die Alte unten, deren Sohn in Spanien lebt, dann die beiden jungen Menschen, Günstler, was ist denn das? Oh. Der Kranke, der eingebildete Kranke, das Kind auf der Treppe, der beschissene Günther, alles normal? Ja? Alles Gesunde? Oder Lügner? Oder sind sie Wahnsinnige? Also sie sind der oberwahnsinnige Chef. Ja, wenn sie mal schauen möchten, ja, kommen sie. Die Tote liegt da, auf dem Sofa. Riecht noch nicht. Wir müssen die Behörden benachrichtigen. An was? Wer ist gestorben? Keine Ahnung. Ein Arzt muss den Totenschein ausstellen. Die Macht der Toten ist größer als Bier. Das dürfen Sie nicht vergleichen. Mein Beileid. Danke. Sie bleiben heute zu Hause? Na, wahrscheinlich. Leider sucht die Post keine Briefzusteller mehr. Nee, ich arbeite nicht. Ich lehne Arbeit ab. Was halten Sie von Blumengeschäften direkt am Friedhof? Finde ich gut. Man sollte Hunde schlagen, die Friedhofsgärtner beißen. Hey, man könnte Hunde beißen. Und die Friedhofsgärtner an der Leine führen. Sammeln Sie Briefmarken? Ich sammle Frösche. Ich habe eine Froschsammlung. Ach, könnte es sein, dass ein giftiger Frosch Ihre Frau getötet hat? Quatsch. Meine Froschsammlung besteht aus Steinfröschen oder Holzfröschen oder Plastikfröschen. Also, die Frösche. Ja. Sagten Sie etwas? Ich bin besoffen. Sie behaupten, Betrunkene reden nicht. Ja, im gewissen Sinne schon. Betrunkene reden ist ja meist dummes Zeug. Auf der Treppe saß ein Jugendlicher. Dann kam Herr Günther. In 10 Jahren lebt Herr Günther nicht mehr. Der Jugendliche, der lebt dann 10 Jahre älter irgendwo. Wo, weiß ich auch nicht. Ist mir auch egal. Und Sie haben Ihren Arsch vielleicht auch zugekniffen, Postbulle. Sie bekommen dann eine Postbeerdigung und werden in Ihrer Posttasche begraben. Glaube ich nicht. So ein Briefträgerleben ist gesund. Man läuft viel und arbeitet wenig. Hau ab, du Arsch. Muss raus aus meiner Wohnung. Hau ab, du Arschgesicht. Das ist der Briefträger. Er verlässt das Haus. Er hat noch ein paar Straßen vor sich. Schritte stehen bleiben. Etwas suchen, weitergehen, atmen, schneller gehen. Nein, langsamer. Ausruhen, schnaufen. Schritte sehr bestimmt, Schritte ängstlich. Ein Kind. Ein Mann in den besten Jahren, ein alter Mann, unterschiedliche Schritte, oder ist er noch da? Ist er noch im Flur? Dass hier auch kein Guckloch in der Tür ist. Ich muss mein Ohr an die Tür pressen. Hör ich da was? Ob ich die Tür öffne? Wenn er direkt davor steht und ich glotze ihn an und er hält mir etwas entgegen. Womöglich ein Brief, den er vergessen hat, mir zu geben. Extra vergessen hat, um noch einmal in meine Wohnung zu kommen. Da kratzt was. An der Tür kratzt was. Da kratzt was. Bohrt der vielleicht ein Briefkasten an meine Tür oder sägt er an einem Schlitz wo er meine Briefe reinfeuern könnte. Jetzt hat er aufgehört. Er macht Pause, er ist müde. Er ist Bohren und Kratzen nicht gewöhnt. Er sollte gehen, Schritte machen oder laufen. Schritte laufen. Urlaub machen, ja. Ich möchte den Kerl nicht mehr. Ich möchte jemand anderes haben. Einen anderen Briefträger haben. Ja? Wer ist da? Ist es die Post? Ich habe genug zu lesen. Ich muss mich um meine Fische kümmern. Hilfe! Ich bin verletzt! Wo? Wo? Ich habe mir meinen Fuß verknackst. Öffnen Sie, Frau. Wie heißen Sie denn noch? Ich kann nicht mehr laufen. Gut. Ich mache meine Tür auf. Weil ich gutmütig bin und nicht wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt werden möchte und Sie kenne. Sie Arme. Ich sprang behende die Treppe hinab und jetzt... Oh. Eben waren Sie noch gesund, wie ein Fisch im Wasser. Ja, was hatten Sie sich überlegt, wie ich Ihnen helfen soll? Soll ich den Postnotdienst benachrichtigen? Sowas gibt es nicht. Ich möchte mich nur setzen. Und ja, dass ich den Schuh ausziehe und so weiter. Ist es möglich? Auf Ihrem Sofa? Weil Sie mich doch kennen. Vor 10 Minuten sprachen wir so nett miteinander. 10 Minuten sind immerhin 10 Minuten. Ich wechsle gerade die Filterwatte bei meinen Fischen. Also gut, kommen Sie. Reinhard Göbel habe ich schwer in Verdacht. Jedes Mal, wenn der dirigiert, sterben mir meine Schwertträger und Guppis weg. Ich werde Karajan nehmen. Man sollte oft wechseln, wenn einem ein böser Verdacht kommt. So, das sind also Ihre Schuhe. Bekommen Sie die von der Post gestellt? Oh, der Knöchel ist angeschwollen. Oua! Stecken Sie Ihren Fuß ins Aquarium. Wieso? Der Aufenthalt Ihres Fußes in dem Wasser wird Ihrem geschwollenen Knöchel guttun. Falls Sie sich vor den Fischen fürchten, so muss ich Ihnen sagen, meine Warmwasserfische können sehr gut improvisieren. Sie wissen, was Futter ist und was ein Fuß eines Briefträgers ist. Genau wie ein Geiger weiß, was ein Geigenbogen ist. Oder glauben Sie, ein Geiger geigt einfach so? Nee. Los, stecken Sie den Fuß ins Aquarium. Tue ich nicht. Mein Sohn haut jeden in die Schnauze, der sich auf seinem Boot die Haie zu streicheln weigert. Ich bin nicht im Urlaub, ich bin hier. Hier, in diesem Haus, am Arbeiten. Gut, lassen wir das alles. Natürlich ist es ein Arbeitsunfall. Da klopft es ja schon wieder an der Tür. Ob es mein Sohn ist? Stört es Sie, wenn ich die Tür öffne? Nein. Wirklich nicht? Oh, er übt immer noch. Schließlich... sind wir dann zu dritt? Damit kann ich leben. Vielleicht ist es noch ein Briefträger oder 2 oder 3 von einer anderen Firma. Es gibt ja grüne oder private. Die haben eigene Briefmarken. Eigene Füße. Ich schaue nach. Ich muss nachschauen, sonst platze ich. Mein Knöchel wird immer gewaltiger. Und dabei habe ich noch 24 Straßenzüge vor mir. Ich muss die Post anrufen. Die müssen einen anderen Mitarbeiter schicken. Mir die Post abnehmen. Ich bin ausgefallen. Ich finde, die könnten Satelliten bauen, die Briefträger orten und sofort wissen, was mit denen los ist. Ach, Sie sind es. Was wollen Sie? Geld? Lebensmittel? Sagen Sie, sprechen Sie. Es ist so sinnlos, ein Schreiber und ein Maler zu sein. So sinnlos. Sie müssen an Ihre Kunst und Schreiben glauben. Sie bezahlen also nicht. Es ist nichts sinnlos. Dann müssen wir Sie nichts, verklagen. Gar nichts. Wer spricht da? Und erzählt verwegene Dinge. Unser Briefträger. Er sprang voll Übermut die Treppe herab und verletzte sich den Knöchel. Hören Sie, um zum Punkt zu kommen. Ich habe mein kleines Einkommen und bezahle natürlich nicht Ihren Urlaub. Sie machen hier auf Mitleid, weil Sie ein unregelmäßiges Einkommen haben. Damit habe ich nichts mit zu tun. Moment. Was verbergen Sie da hinter Ihrem Rücken? Arco. Arco? Also der Hund. Er begleitet Sie also auf Ihren Bettelstreifzügen. Er ist Mittäter. Trotzdem unschuldig. Denn an Tieren ist etwas Wahres. Sie tragen keine Post herum. Sie gründen keine Post. Sie schreiben keine Briefe. Tiere bellen oder miauen oder flöten. Warum sollten Sie eine Post gründen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe früher meine Krankenschwester gelernt. Sie müssen den Knöchel kühlen, wegen der Schwellung. Mach ich schon. Ich habe ein Eis aus dem Kühlschrank rausgenommen. Bitte? Auf Wiedersehen. Sie nehmen ungefragt, also mich, fragen, einfach aus meinem Kühlschrank ein Eisdings, was ich für meine Fische nehme, um sie ab und zu mit Eiswasser zu erfreuen und so weiter. Dumm. Wie dreist von Ihnen, mein Herr. Jetzt schützt sie weder ihr Knöchel noch ihre riesengroße Brieftasche. Was ist? Erwidern Sie nix? Sie sind so gut zu mir. Was? Unsere Briefverteilerstelle ist ein Scheißloch. Morgens um 5 muss ich seit Jahrzehnten dahin gehen und meine Briefe nach Straßen und Nummern sortieren. In diesem beschissenen, blöden Postloch. Wissen Sie, was im Winter dort los ist? Das Klo zugefroren. Die Heizung geht mal wieder nicht. Und was ist im Sommer los? Die Ratten nagen die Briefe an. Ich freue mich, dass ich jetzt verletzt bin. Jetzt kann ich 2 Wochen krank feiern. Und das soll ich Ihnen alles glauben? Sie sind so nett zu mir. Allein durch Ihren Anblick, liebe Frau Franke. Die Gutmütigkeit liegt in Ihren Augen begraben. Ihre Rundungen erinnern mich an meine Mutter. Manchmal weiß ich nicht. Bist du verheiratet, Alfred, oder bist du es nicht? Sind Sie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie haben nicht nur Ihren Knöchel verletzt, sondern auch Ihr Gehirn, mein Lieber. Wen rufen Sie an? Herrn Köster. Welchen Köster? Herr Köster, aus dem Haus. Der im Bett liegt, der Kranke. Ja, er liegt seit 2 Monaten im Bett und hustet. Aber er liest viel. Vielleicht kann er Ihnen helfen. Heinz Köster. Hallo, Herr Köster. Stehen Sie auf, Herr Köster. Bewegen Sie sich zu mir. Unser Briefträger ist oben und unten beschädigt. Sie waren doch mal Arzt. Gut, ich komme. Er kommt. Mit seinem Bett? Mit seinem Bett oder mit sich selbst. Wurscht. Hauptsache, Ihnen wird geholfen. Mein Huhn gackert. Sie träumen. Sie ticken nicht mehr richtig. Doch, ich habe ein Huhn mit auf meinen Postwegen. Warten wir Herrn Köster ab. Der ist krank. Wir alle sind krank. Dieser Brief ist gut. Ich, mein Liebling, schreibe dir ein paar Zeilen aus Braunlage. Wir, meine Frau und ich, essen nicht einmal mehr morgens zusammen Brötchen. Aufhören. Es kann nicht mehr lange dauern, dann ist die alte Hexe im Himmel. So was ist verboten, was sie tun. Sie können heiraten. Bis der Mensch, der Köster hier ist, mach ich, was ich will. Daran hindert mich nichts. Weder die Staatsmacht noch sie. Aha. Aha. Eine Geheimschrift. Wie schön. Natürlich werden von den deutschen Behörden Telefone überwacht. Ach, schon wieder. An Briefe trauen die sich noch nicht. Und wenn jemand in Geheimschrift schreibt, stehen die doofen Polizisten da und wissen nichts. So. Ritsche, Ratsche, Pitsche, Patsche. Weg mit dem Mist. Das ist ein Postverbrechen. Müll. Ein Briefmord. Erzählen Sie das Ihrem Vorgesetzten, Schnuffi. Erzählen Sie dem, ich war bei Franke, die wohnt so und so in der Wohnung. Ich lag auf dem Sofa mit einem kaputten Fuß. Derweil las die Franke die Briefe, die ich noch rumtragen und einwerfen müsste. Sagen Sie dem das. Sagen Sie, ich bin der schnellste Briefträger Deutschlands. Und der stärkste. Ich kann 2000 Briefe tragen. Ich weiß sogar, was Straßennamen bedeuten und Hausnummern und Namen. Ich kann nämlich lesen, das alles sagen. Sage ich nicht. Und wieso nicht? Weil von dem Säufer im Haus, dessen Frau tot ist. Was? Man macht kein Verbrechen, wenn ein Todesfall im Haus ist. Man erzählt keinen Quatsch. Man denkt, erinnert sich an die Vergangenheit. Die Gisela lebt nicht mehr. Die hat doch auf dieses betrunkene Schwein aufgepasst. Und die ist tot? Woher wissen Sie das? Selber gesehen. Ich brachte ihm Post. Er sprach von ihr. Ich sah sie. Tot. Ich mag keine Toten in dem Haus, wo ich wohne. Ich will das nicht. Ich möchte keine Toten sehen. Es genügt mir, wenn ich tote Warmwasserfische sehe. Wenn mir das Herz bricht bei meinem besten Guppi. Das genügt. Das genügt. Was wollen Sie daran ändern? Wir sterben eben. Alle. Sie können und dürfen sich nicht ausschließen. Auf Gran Canaria gibt es keine Friedhöfe. Das machen dort die Wellen und die Haie. Aber hier in Mitteleuropa wird ein regelrechter Zirkus veranstaltet, wenn jemand gestorben ist. Kein Wort mehr von den Toten. Kein Wort. Händel, Feuerwerksmusik. Das brauche ich jetzt. Die Feuerwerksmusik von Händel ist schöner als ein Geschlechtsakt. Was ist los, Chef? Fuß im Arsch? Bin ich gut. Von mir hast du keine Hilfe zu erwarten, du. Krepier doch, dann kommt hier endlich ein anderer Briefträger. Hab deine Visage gefressen. Herr Köster, pfui. Sie können pfui sagen, solange es Ihnen Spaß macht, Werteste, ja? Ich war Arzt. Ich war in einem Krankenhaus von Frankfurt. Oberarzt. Aber dann... Was dann? Sag, los, sag oder schämst du dich? Ich bin krank. Ich habe alles vergessen. Ich kann es nur andeutungsweise wiedergeben, was ich erlebt habe. Sprechen Sie, lieber Herr Köster. Erleichtern Sie Ihr Gewissen. Sie leben noch. Tote gibt es genug. Zum Beispiel hier im Haus. Ist mir im Treppenhaus erzählt worden. Ich sagte, na und? Tote sind das Normalste, was es gibt. Aber nun zu meiner Geschichte. Leg los, Bengel. Money. Pseudologia Fantastica. Über 2 Jahre nicht in der Lage war, einen Oberarzt vom Postboten unterscheiden zu können. Das ist ganz Skandal. Skandal. Chefarzt der Psychiatrie. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Die Schwein sind ja ein Hochstapler. Ja, ich hatte alle meine Doktortitel gefälscht. Und sind gelernter Briefträger. Ich kenne die Geschichte. Wir haben zusammen gearbeitet. Aber man hört die Geschichte immer wieder gerne. Er ist auch nicht sehr krank. Durch Zufall ist das mein Austragebezirk. Hier, seitdem hustet Herr Köster, wenn das sein richtiger Name ist. Ich habe meine Seele erleichtert. Jeden Tag erleichtere ich meine Seele, Frau Franke. Das ist meine Strafe. Frau Franke, verzeihen Sie mir? Das überlege ich noch. Fakt ist, zurzeit sind 2 Briefträger in meiner Wohnung. Sie sind Postbote und sind so dreist gewesen, den Doktortitel der Medizin zu fälschen. Das ist schlimmer als stehlen. Frau Franke. Herr Köster, sind Sie etwa vorbestraft? Husten Sie deshalb? Liegen Sie darum den ganzen Tag im Bett, weil Sie es nicht ertragen, im Knast gesessen zu haben? Was für eine Geschichte. Ja, darum muss ich Sie jetzt beide rausschicken. Geht nicht. Geht nicht. Warum? Weil wir Sie jetzt töten. Bitte? Eine tolle Leiche. Geil. Nehmen wir das Messer? Die Pistole. Ich möchte aber das Messer nehmen. Lass mich doch das Messer nehmen. Du kannst ja hinterher noch schießen. Warum erwürgt ihr mich nicht? Das ist Zauberer. Ich meine, leiser und Zauberer. Erwürgen macht keinen Bock. Das knallt nicht. Das Blut fließt nicht. Ich nehme das Messer. Pass auf, die rennt zum Fenster. Hilfe! Hey, ich müsste dir den Hals umdrehen. Schade, jetzt habe ich keine Lust mehr zu schießen. Du hast mir den ganzen Mord versaut. Komm her, du, komm her! Mensch, das Fenster war halb offen. Du bist echt blöd. Wenn du geschossen hättest, wäre hier der Teufel los. Ich bin krank, sehr krank. Ich bin Briefträger. Was macht dein Knöchel? Geht einigermaßen. So sind sie, die Briefträger. Dienst am Kunden. Sie wollte umgebracht werden, die alte Hexe. Man denkt immer, der Postbote kommt, der ist lieb, der ist harmlos. Aber dann sind zwei Postboten in der Wohnung. Und was passiert? Sei so gut und halte deine Schnauze. Leg lieber eine Decke über die Alte. Sieht besser aus. Hey, Alte, ein Brief für dich. Eine Ansichtskarte aus Gran Canaria. Machen wir ein Paket aus ihr? Nein. Briefe. Du willst die Alte in Scheiben schneiden? Das dauert Tage. Es werden immer weniger Briefe befördert, mein Freund, oder nicht? Und willst du das Porto bezahlen? Und an wen schicken wir den Scheiß? An die halbe Stadt. Jeder bekommt seine kleine Mahlzeit. 6 bis 10 Pakete sind 100 Briefe, Mensch. Bin ich beim Paketdienst? Also gut, machen wir Pakete. Ich habe auch gar keine so vielen Briefumschläge dabei. Endlich wirst du menschlich. Mit Briefträgern kann man diskutieren. Sie sind einsichtig, sie bleiben vernünftig. Scheiß Briefträger! Wilfried, warum? Beleidigen habe ich keinen Bock drauf, darum. Und jetzt bin ich einen Teil meiner Vergangenheit los. Man muss die Vergangenheit abknallen, dann ist man sie los. Ich werde jetzt alles so arrangieren, dass die liebe Frau Franke dich in ihren letzten Zügen abgeknallt hat. Wie du sie vorher erwürgt hast. Du Drecksau. Ich habe das Postehrenzeichen. Meinst du, ich habe das Postehrenzeichen nicht? Glaubst du, ich lasse mir von einem Kranken mein Leben versauen? Zu Hilfe, ein Mord! Ein Unglück! Zu Hilfe, Leute, kommt! Hier ruft ein Briefträger, ein unschuldiger Briefträger nach den lieben, ehrgeehrten Hausbewohnern. Hilfe! Zu Hilfe! Schnell! Nun schwer gestörter Briefträger. Los, streicheln Sie Arko. Das ist Hundstreicheltherapie. Sie müssen ihn anfassen und streicheln. Somit erledigt sich auch, dass Arko auf den Rasen kam. Liebling! Malen! Liebling! Male, Liebling, sofort! Du musst dieses Geschehen sofort in Kunst verwandeln. Ich werde morgen eine Erzählung schreiben. Der Briefträger. Oder ein Hörspiel. Es wird der Briefträger heißen. Ihre Posttasche ist noch halb voll. Machen Sie jetzt eine Superpause? Schatz, er ist Zeuge. Er muss warten, bis die Polizei kommt. Es war ein Kampf zwischen Mann und Frau. Ein Geschlechterkampf. Er erwürgte sie, sie erschoss ihn. Sehen Sie nur. Oh. Das ist der Tatort. Jetzt liegt ein Fluch über diesem Haus. Schließen wir die Tür. Lassen wir die Toten ruhen. Entsetzliche Ruhe. Arko! Belmal! Meine nächsten Gemälde werde ich total rot malen. Rot! Wie Dieter Rot! Ich sollte bei meinem nächsten Roman die Überschrift, den Titel wählen. Mein Mann hat eine Meise. Nein, oh Quatsch. Da sehen Sie und hören Sie, wie verwirrt Mord. Ich bin, lieber Angestellter der Deutschen Hundepost. Mord! Hören die anderen nicht oder wollen die nichts hören? Natürlich hören die, aber halten sich zurück, weil sie nicht da sind. Wer ist nicht da? Alle. Alle sind nicht da. Einkaufen? Arzttermine. Nach der Post? Haben die da zufällig Arzttermine, wenn ich durch bin? Ja, so ähnlich. Es werden die Rechnungen und Mahnungen geöffnet, die sie uns freundlicherweise ins Haus bringen. Danach gehen alle zum Arzt. Sogar Kinder oder Hundertjährige. Beim Arzt ist immer voll, wogegen die Tasche eines Postboten immer leerer wird. Hat schon irgendjemand die Behörden informiert? Ich nicht. Du, Schatz? Behörde? Nee, wieso? Überleg doch mal, einmal am Tag, richtig, du Esel. Hier hat ein Briefträger zwei Tote entdeckt. Sie haben sie doch entdeckt, oder? Oder haben Sie sie verdeckt? Entdeckt. Also Zeuge, sehr gut, sehr gut. Dann ist alles klar. Was ist klar, Liebling? Er wollte Post den Unglücklichen bringen. Briefe haben unglaubliche Reichweiten. Wenn ein Mensch auf dem Mond eine Adresse hat, müsste man ihm den an ihn adressierten Brief bringen. Findet nun der blöde Postbote, der eben mit einer Rakete angekommen ist, einen Toten. So hat er die Pflicht und muss melden, dass der Mensch auf dem Mond tot ist. Er muss das melden. Verstehst du das? Das haben die Briefträger in ihrer Ausbildung eingetrichtert bekommen. Meldet Morde. Meldet Tote. Informiert die Gesellschaft. Hat er ja gemacht. Hab ich sofort gemacht. Nach dem ersten Schock brüllten sie los. Arco bellt. Ob man Arco hier anmelden sollte, damit er die Toten bewacht? Nicht, dass er hier hinkackt. Das wäre Blasphemie. Das eine ist natürlich der Mensch, das andere das Tier. Ich habe Hunger. Jetzt können Sie essen. Mein Gott, er hat seinen Imbiss eben dabei. Ich esse mein Butterbrot immer um 10:30. Ich denke, ein Briefträger muss essen. Sonst wird ihm schlecht. Man muss essen. Und wenn hier 10.000 Tote wären? Er könnte ja draußen essen. Aber Sie essen immer drin. Man könnte sich von den Mietern auch den Kellerschlüssel geben lassen. Im Keller kann man essen. Man kann. Möchten Sie ein Käsebrot? Oh, nein, danke. Ich esse keinen Käse im Hausflur. Wenn ich Käse zu mir nehme, teile ich den Käse mit dem Fernseher. Ich glotze auf das CDF und esse Käse. Dann nicht. Wir müssen jetzt gehen. Sicher wird gleich das Bundeskriminalamt hier erscheinen. Hm. Hubschrauber, Feuerwehr, Briefträger, die NATO. Wo gehen Sie eigentlich aufs Klo? Bitte? Das interessiert mich als Künstler. Sie gehen doch so um 7 oder 8 aus Ihrem Posthaus raus und haben um 1 oder 2 Ihre Arbeit vollbracht. Zwischen 7 und 2 muss doch jeder Mensch mal... Wo pinkeln Sie? Ja, meistens im Gebüsch. Oder wenn ich mir ein Eis hole beim Italiener. Dann frage ich, kann ich mal Ihre Toilette benutzen? Früher gab es ja hier noch Karstadt. Da bin ich in den 3. Stock gegangen und dort zur Toilette. Aber da muss man ja bezahlen. Karstadt ist ja zu. Sie gehen also ins Gebüsch. Wo? So. Hm? Im Park? Wo gibt's denn hier Gebüsch? Still mal. Warum kratzt jetzt Arco an der Tür, wo der Doppelmord geschah? Arco auch. Er möchte zu den Toten. Wie Sie zu Ihren Briefen wollen. Aber ich darf dem Hund nicht die Tür öffnen. Oder doch? Vielleicht lebt da jemand. Öffnen, öffnen! Los, öffnen! Was ist das? Ich werde wahnsinnig. Irre. Dieser Anblick ist schlimmer als die Farbe Gelb. Das wird eine Weltnachricht. Ich gehe jetzt kotzen. Lass mich los! Wer hält mich hier fest? Ich dachte, halt dich an dem Briefträger fest und du fällst nicht um. Was tust du hier? Wie bist du hier reingekommen? Antwort! Aber das kleine Huhn flog hier in die Wohnung. Ich meine, vorher zerbrach die Fensterscheibe. Ich ihm nach. Ich rief. Keine Antwort, weil ich ja die Scheibe bezahlen wollte. Und dann kletterte ich ins Zimmer. Du spielst ja Post. Der spielt Post zwischen 2 Ermordeten. Pfui. Kinderpost. Kling, kling, kling. Kinderschock. Vermutlich wieder zu einem Baby geworden. Arco hat das ganz richtig gedeutet. Der Bengel befindet sich jetzt in einem Zustand eines kleinen Affen. Oh, das Blut. Da. Schon gelbe Maden. Wie schnell die so etwas merken, wenn niemand nicht mehr lebt. Du, wo sind deine Eltern? Warst du schon einmal im Hochsicherheitstrakt für Kindermörder? Was? Du bist verdächtig. Hast du Frau Franke und den Kranken umgebracht? Ist das, was du tust, nur ein Ablenkungsmanöver? Spinnst du, Alter? Spinnst du total? Ich nahm an, es sei ein Geschlechterkampf. War es das wirklich? Verbarg sich dieser kleine Doppelmörder nicht im Schrank und lachte sich ins Fäustchen? Und ich schenkte ihm auch noch ein Huhn. Schön doof, jetzt habe ich kein Huhn mehr. Ich mach den Schalterbeamten. Ihr macht die Kunden. Die Leichen sind die Briefmarken. Hör mal, red nicht von was Blödem, wenn der Herr dich etwas gefragt hat. Bist du der Mörder? Hast du Frau Franke gehasst? War dir der Kranke im Weg? Du bist doch nicht strafmündig. Du kannst alles zugeben. Dir passiert nichts. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will zu meiner Mama. Mama! Jetzt hör auf, Post zu spielen. Ich möchte Briefträger werden. Obwohl neben dir zwei Leichen liegen. Na, gerade darum. Vielleicht kann ich durch mein Postaustragen solche schrecklichen Dinge verhindern. Bin ich nicht der Doppelmörder? Möchtet ihr Briefmarken? Es gibt heute Sondermarken. Möchten Sie Sondermarken? Ja, vielleicht. 10-55. Oh, ich werde einen total tollen Roman schreiben. Ihr könnt alle mal reinschauen, wenn er fertig ist. Wie ist das nun mit der Polizei? Kommt die heute noch? Die haben das doch gelernt. Indirekt wusste ich das immer schon. Polizisten kommen, wenn sie wollen. Postmitarbeiter sind immer da. Das muss auch die Gesellschaft irgendwann zur Kenntnis nehmen. Vielleicht haben die Polizisten ja sogar im Hinterkopf nichts. Nichts gibt es nicht. Das kann man nicht mal denken. Ich muss meinen Bezirk machen. Ich kann nicht länger hier bleiben. Soll ich denn heute keinen Feierabend bekommen? Ihr habt meine Adresse, ich bin Zeuge. Ich kann nicht länger hier bleiben. Okay. Ah, der Postbulle schon wieder. Zieht seine Kreise. Marschiert seine Wege wie ein Maulwurf oder ein Steppenhase. Sie haben auch ihren Weg. Ausgelatscht. Meine Posttasche muss leer werden und die Briefkästen voll. Früher, da gab's noch Trauerpost oder Trauerwege. Da musste ich zu den Verwandten laufen und sagen, mein Opa ist gestorben. Da gab es bei uns weder Telefon noch Autos. Bier geholt? Nee. Asbach. Asbach uralt, das haut schneller rein, da vergisst er alles. Schönes Wetter. Goldiges Wetter, es macht Spaß zu leben. Die Sonne ist wie eine große gelbe Perle. Ach, wie ein Stück Scheiße, wie ein Stück gelbe, ausgeschnittene Scheiße. Mein Freund. Ich sag, was ich denk. Ich bin auch sauber. Ich bin unschuldig. Ein unschuldiger FDP-Wähler bin ich. Muss man halt weiterleben, wenn einem der Partner gestorben ist. Glauben Sie, das interessiert Westerwelle, ob ich oder Sie im Arsch sind? Der kennt uns doch gar nicht. Ich hab jetzt den Beerdigungsfritzen bestellt, der ist auf dem Weg. Ich setz mich aufs Sofa und guck zu. Sehr schön. Kaffee. Nicht, dass Sie denken, das wäre kein Kaffee. Nebenbei, wo Sie wohnen, herrscht Aufregung. Man erzählt von Mord und Totschlag. Da geht es zu wie in einem Bienenkorb. Sie sind doch nicht etwa Verdächtiger. Haben Sie rote Hände? Blutspritzer auf Ihrer Hose? Was? Nee. Also, ich würde Sie sofort anzeigen. Ich bin ein guter Deutscher. Ich passe auf, Mord gibt es bei mir nicht. Bei dir gibt es Post. Haben nur Spaß gemacht. Haben beblödelt. Muss man nicht alles so ernst nehmen, was ich sage. Hatte ich auch geglaubt, was du redest, Postbulle. Es wird ja viel erzählt, nur um was zu erzählen. Aber das ist menschlich. Widersprüche sind menschlich und die gehören zum Leben dazu. Lügen gehören auch dazu. Wer nicht lügt und wer nicht voller Widersprüche ist, der ist ein Affe. Sie sind ja besoffen. Es lohnt weiter nicht, mit Ihnen zu reden. Ah! Da kommt Herr Günther. Herr Günther, ich habe etwas für Sie. Ich komme gerade vom Arzt. Gehirnwäsche, also die Tabletten hauen rein. Was ist das, Papier? Verzeihung, lieber Herr Günther, ich vergaß Ihnen den Brief in den Briefkasten zu schmeißen. Falsch eingeordnet. Ja, Es ist ein Brief. Vielen, vielen Dank, lieber Mann. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich habe das Gefühl, Sie sind ein Netter. Ah, dort sehe ich eine Briefmarke. Da passiert was in meinem Gehirn. Ach, die Spritze auch noch. Ist die tolle Briefmarke eine Art blauer Mauritius? Nein, also der Inhalt des Deutschen, also der geschriebenen Sprache. Mein Gott, was rede ich denn? Will sagen, ist der Punkt eher die Briefmarke als der Brief? Nee, sag lieber Mann. Nicht anfassen, ja? Weiß ich, was das für eine Marke ist? Ich sehe alles blau. Ist das Ihre Nase? Sie haben ja eine blaue Nase. Wer sind Sie denn? Ja, ich wohne noch in dem Haus, wo Sie wohnen. Viermal werden wir noch wach, dann ist Weihnachten. Vorher war doch auch Weihnachten, was? Und nachher ist wieder Weihnachten. Sie wohnen dort, wo ich wohne? Und Sie kommen da gut zurecht? Wie finden Sie die Briefkästen? Zu klein? Zu groß? Zu dick? Ah, Scheiße, mein Kopf. Ich glaube, er schwillt an. Ich muss kotzen. Sie haben die Spritze und Tabletten nicht vertragen, Herr Günther. Sie müssen sie absetzen und sich neue verschreiben lassen. Sie müssen mit Ihrem Arzt sprechen. Sind Sie Arzt? Ich bin Postzusteller. Postzusteller, ha? Erst kommt der Postzusteller, dann kommt die Müllabfuhr, dann die Straßenreinigung. Warum nicht erst die Müllabfuhr und dann der Postzusteller und am Ende nichts, weil die Straßenreinigung geplatzt ist oder frei hat? Wann haben Sie denn frei? Nie. Im Wartezimmer des Doktors wurde Mozart gespielt. Ob das was bedeutet? Warum Mozart? Warum nicht ich? Sie komponieren, Herr Günther? Ja, ich bin Komponist, aber die erste Symphonie hätte ich mir sparen können. Den Scheiß. Ein halbes Jahr habe ich dran gesessen, niemand will sie aufführen. Warum haben die beim Arzt nicht meine erste Symphonie ins Wartezimmer geblasen? Warum nicht? Bin ich weniger wert als Mozart? Nein. Man spielt einen Toten. Ich, der ich lebe, werde totgeschwiegen. Tatütata! Da muss irgendwo was passiert sein. Was Schlimmes, was Tragisches, was nicht zurückholbares, was Endgültiges. Die halten irgendwo und stürmen die Bude. Da kann niemand in Ruhe sein Bier trinken. Nachts kommen die Mäuse. Tags die Polizisten. Genug sich unterhalten. Ich habe noch zwei Straßen abzuposten, meine Herren. Irgendein Briefträger. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Briefträger. Thilo Brückner. Frau Franke. Irm Hermann. Der Kranke. Bernhard Schütz. Junge Frau. Margarita Breitkreiz. Junger Mann. Florian Lukas. Der Betrunkene. Shorty Scheumann. Herr Günther. Klaus Herm. Jugendlicher. Matti Krause. Trompete. Shorty Scheumann. Ton und Komposition. Jean-Boris Jimczak. Regieassistenz Anke Beims und Cordula Dickmeis. Regie Heike Tauch. Produktion Deutschlandradio Kultur 2011.